Gerichte für Erwachsene. A12a. Hören Sie zwei Gespräche. Vergleichen Sie die Gespräche mit Ihrem Vorschlag von A11 und den Bildern. Dialog 1. Guten Tag, Herr Kühn. Wie geht's? Haben Sie schon gewählt? Nein, noch nicht. Können Sie mir bei der Auswahl helfen? Sie essen doch gern Fisch. Ja. Wie wäre es mit Tintenfisch als Vorspeise? Tintenfisch? Nein, lieber die Fischsuppe. Aber der Tintenfisch schmeckt wunderbar. Eine Delikatesse. Sie meinen wirklich? Ist der nicht sehr fett? Nein, ganz bestimmt nicht. Na gut. Möchten Sie danach vielleicht das Hähnchen mit Paprika und Oliven und den Milchreis als Dessert? Gut. Und bitte wieder den roten Landwein und das herrliche Weißbrot.